den Weg in jeden Tag von mich und dir findet genau das du bei mir. Du bist so geil, Skinhead Girl, lass mich bei dir sein.